Wir haben Bock auf Tanzen und wir wollen das mit Ihnen zusammen machen. Morgen findet im Hermanns in Detmold ab 22 Uhr die Lippe Tanzt Party statt. Mit uns von Radio Lippe und hoffentlich mit Ihnen. Völlig egal, welches Alter, wir nehmen jeden mit auf die Tanzfläche. Lippe tanzt, da kenne ich keinen Halten mehr. Obwohl ich schon 96 Jahre, werde ich bis zum Schluss mittanzen. Das wird der Burner. Da gehen wir auf übelste ab. Der absolute Wahnsinn. Lippe tanzt. Da kenne ich keinen Halten mehr. Coole Drinks, heiße Ladies, fette Beats. Krasse Mucke. Das wird der Oberhammer. Affengeil, das wird ein Hit. Ich bin am Start. Ja, recht affengeil. Nee, das wird eine Mega-Sause. Ich freue mich schon darauf. Übrigens, das Video zu unseren Party-Senioren aus Detmold finden Sie auf unserer Radio Lippe Facebook-Seite. Klicken Sie mal rein, die älteren Herrschaften sind mega cool. Wir sehen uns morgen ab 22 Uhr im Hermanns. Wir von Radio Lippe freuen uns auf Sie. It's not the time or the place for brokenhearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Ist neu, ganz neu. Rudimental featuring Ed Sheeran. Lay it all on me. Radio Lippe. Der beste Mix. All alone as you look through the door. Nothing left to see. If it hurts and you can't take no more. Lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key. 'Cause I will never let you down. And if you can't take let your heart be free. You got a friend in me. I'll be your shoulder anytime you need. Baby, I believe. So if you're hurting, babe, just let your heart be free. You got a friend in me. I'll be your shoulder anytime you need. Baby, I believe. You can lay it all. Aus unserer lippischen Heimat. Qualitätsprodukte von Fleischermeister Tönneböhn aus Bahntrup. Garantiert von hier. Tönneböhn. Auch im Internet. Tönneböhn.de. Das Kochfeld zerkratzt. Die Elektrogeräte. Elende Stromfresser. Bereiten Sie dem Albtraum schnell ein Ende mit einer neuen Küche von Die Küche in Lage Ostring 42. HSF. Eisiger Wind am Hermannsdenkmal, brütende Hitze in der Sahara, HSF in Bahntrup. Freizeit- und Outdoor-Bekleidung für alle, die das Draußensein lieben. www.hsf-heinz-schaper.de. Einfach mal innehalten. Jetzt informieren auf aok.de/nw/innehalten. Ihre AOK Nordwest. Opa, warum ist der Paderborn-Lippstadt Airport eigentlich mein Heimathafen? Weil wir von dort so super bequem verreisen können. Weil dein Papa von hier schnell zu seinen Geschäftsterminen kommt. Weil das Parken so günstig ist. Hab's schon kapiert. Weil er quasi vor der Haustür liegt und das Fliegen von hier kinderleicht ist. Opa, das können wir doch auch mal testen. Die Welt erfliegen direkt aus der Heimat. Paderborn-Lippstadt Airport. So nah, so bequem. Mein Heimathafen. Zum Glück gibt's ja den qualifizierten Malermeister und die Malermeisterin. Genau, wir bringen Farbe ins Spiel. Mit Ideen und Esprit für Ihr Zuhause. Top-Qualität, beste Materialien und perfekte Ausführung. Vom Bodenbelag bis zur Fassadendämmung. Das garantiere ich Ihnen. Es gibt für alles eine Lösung. Die Maler- und Lackiererinnung Lippe. Die Haustür aufmachen und direkt auf den Kanarischen Inseln sein. Fast. Die Welt erfliegen direkt aus der Heimat. Paderborn-Lippstadt Airport. So nah, so bequem. Mein Heimathafen. Was darf's heute sein? Natürlich die würzigen Bierknacker von Fleischermeister Tönneböhn aus Bahntrup. Frisch und lecker aus der Räucherkammer. Tönneböhn. Jetzt auch im Internet. Tönneböhn.de. Marktforschungsinstitute ermitteln derzeit die Mediennutzung in der Region. Bitte nehmen Sie sich für diese telefonische Befragung ein paar Minuten Zeit. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und Schubiduabidu. Radio Lippe, der beste Mix. Guten Morgen bei Radio Lippe. Oh, tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Ja, komm, ist gut jetzt. Erkennen Sie aber, um wen es geht, ne? Oder? Um Herbie, richtig. Herbert Grönemeyer. Tja, in unserem Eurowings-Star-Ticket hätte Larissa Krings eine Konzertreise nach Berlin gewinnen können. Aber sie hat sich nicht gemeldet. Tja, Herbert, das wissen wir doch auch nicht. Die 4 von hier, der neue Morgen bei Radio Lippe. Wolke 4 von Philipp Dittberner und Marv habe ich in ein paar Minuten für Sie hier bei Radio Lippe. Jetzt aber erstmal wissen, was wichtig ist. Die Radio Lippe Nachrichten mit Rüdiger Lang. Wir haben es 18.30 Uhr. Einen schönen guten Abend. Weitere Unterkünfte geplant. Die Stadt Bad Salzuflen lässt aktuell auch die Turnhalle Wülfer als Asylbewerberunterkunft herrichten. Ab nächster Woche können dort 50 Flüchtlinge unterkommen. Natascha Wittmark mit den Einzelheiten. Dazu kommen zu Beginn des nächsten Jahres auch noch etwa 100 Plätze in der Festhalle Schöttmar, erklärte ein Sprecher der Stadtverwaltung auf Radio Lippe nach Frage. Er betonte aber, dass es sich hier nicht um Dauerlösung handle. Die Stadt versuche außerdem, sich weitere Häuser aus der ehemaligen Britensiedlung im Bereich Tilsiter Straße und Danziger Straße zu sichern. Insgesamt gibt es dort 58 Wohnhäuser, von denen die Stadt bereits einige nutzt. Langfristig könnten bis zu 500 Asylbewerber dort unterkommen. Folgen des Großbrandes. Der Galvanikbetrieb in Bahntrupp muss wahrscheinlich bis auf die Bodenplatte abgerissen werden. Ein Feuer hatte die Firmengebäude Mitte September zerstört. Bürgermeister Jürgen Schell erklärte im Radio-Lippe-Gespräch, dass derzeit ein Abschlussgutachten entstehe. Es soll wahrscheinlich in der kommenden Woche fertig sein. Die Räumung des Geländes sei nötig, da andernfalls durch Regen Schadstoffe aus den Brandresten in den Boden gelangen könnten. Automatenaufbruch aufgeklärt. Nach Hinweisen von Zeugen konnte der Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Hornbad-Meinberg geklärt werden. Es handelt sich um ein Trio im Alter von 15 bis 17 Jahren aus Leopoldshöhe. Sie gestanden, den Automaten an der Leopoldsthaler Straße im Oktober dreimal angegangen zu haben. Dabei stahlen sie Zigaretten und Geld in bisher unbekannter Höhe. Allein der Schaden beträgt 2000 Euro. Und jetzt Nachrichten aus NRW, Deutschland und der Welt. Der Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise, hat die hausinterne Kritik an den Asylverfahren zurückgewiesen. In einem Brandbrief hatten Mitarbeiter eine Abkehr von rechtsstaatlichen Prinzipien bei den beschleunigten Asylverfahren für bestimmte Flüchtlingsgruppen beklagt. Wenn das Innenministerium diese Leitlinie vorgebe, seien die Verfahren nicht regelwidrig, betonte Weise in Nürnberg. Zum Abschluss ihres Rekordstreiks haben die Flugbegleiter der Lufthansa mit neuen Arbeitsniederlegungen gedroht. Der Vorstand müsse ein deutliches Zeichen für eine neue Führungskultur setzen, verlangte der Chef der Kabinengewerkschaft UFO bei einer Kundgebung vor der Frankfurter Konzernzentrale. Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens forderte die Belegschaft auf, gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Lufthansa musste wegen des Streiks rund 4.700 Flüge streichen. Auf der Suche nach einem gestohlenen Langstreckenbus hat die New Yorker Polizei schnell einen Verdächtigen ausgemacht. Sie nahm einen 50-Jährigen fest. Bereits 29 Mal sei der Mann wegen Diebstahls und anderer Vergehen im Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsmitteln festgenommen worden. Das berichtet das New York Magazine. Stadtbekannt wurde der Mann, als er 1981 im Alter von 15 Jahren eine New Yorker U-Bahn kaperte und mehrere Stationen weit fuhr. Und weitere Meldungen aus Lippe gibt es jederzeit im Internet auf radiolippe.de. Dankeschön, Rüdiger. Weiter geht's mit unserem Wetterexperten Kai Zorn. Ein sehr windiges Wochenende erwartet uns. Jetzt haben wir weiterhin Böen, teilweise stürmischen Südwest- bis Westwind und es ziehen immer wieder ein paar Schauer durch. In der Nacht klingen diese ab, vorübergehend ist es sogar locker bewölkt oder klar und morgen Vormittag zeigt sich häufiger die Sonne. Dann bilden sich einzelne Schauer und am Nachmittag breitet sich wieder ein Wolkenschirm, zunächst über Bad Salzuflen und Schlangen, später auch Richtung Extertal und Schieder-Schwalenberg aus und gegen Abend fällt Regen. Dazu sind es um und knapp über 10 Grad. Der Sonntag wird stürmisch und zumindest bis zur Mittagszeit fällt Regen. Aus der Radio Lippe Wetterredaktion Kai Zorn. Und jetzt der Radio Lippe Verkehrs- und Blitzerservice, der einzige fürs Lipperland und die Region. Da habe ich freie Straßen für Sie. Falls Sie aber doch noch eine Verkehrsmeldung für uns haben, dann ist das kein Problem. Unsere neue kostenlose Verkehrshotline. Einfach anrufen unter 0800 3x die 0 38 18 oder Sie schicken uns Blitzer und Staus einfach über die Radio Lippe App. Radio Lippe mit Barry und Mara in den Feierabend. Mein Name ist Mara Wederz und ich wünsche Ihnen einen guten Start in dieses Wochenende zusammen mit Radio Lippe. Wolke 7, viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein.

Das ist der Start ins Wochenende hier bei Radio Lippe. Jetzt mit Jürgen Kerbel und dem verrückten Telefon. Nein, Yıldırım. Kerbel, Bundesamt für Fortschritt und Gelassenheit, Berlin. Mit wem spreche ich da? Yıldırım. Merhaba, du türkisch Landsmann, verstehen mich oder? Hey, Alter, Mann, ich lebe schon seit Jahren hier in Deutschland, denkst du, ich bin doof oder was? Wunderbar, Sie wissen ja, viele Türken leben in Deutschland und deshalb soll unsere Nationalhymne jetzt auch offiziell ins Türkische übersetzt werden. Da finde ich gut. Ob Sie uns vielleicht bei der Übersetzung des Textes vom Deutschen ins Türkische behilflich sein könnten? Klar, kein Problem. Es gibt ja diese Textzeile, danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Ja. Ja. Was bedeutet denn streben? Ja, Streber, ja, die haben immer bei uns in der Schule mal gemeldet, immer diese Streber-Scheiße, die man in der Hofpause sogar mal gelesen haben und so eine Scheiße. Das ist streben, ja. Ah, Sie meinen also gerade auch der bildungspolitische Aspekt, der sich da sehr deutlich auch widerspiegeln sollte in der Nationalhymne. Ja, richtig. Das soll so eigentlich eher dann sein, ja. Ja. Dann die Stelle Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Das Wort Unterpfand, können Sie das vielleicht mal kurz erläutern, was das bedeutet? Ja, Unterpfand. Ich kenne nur Dosenpfand. Das bringt man immer so zu Aldi und zu Lidl zurück. Ah, Sie meinen also, wenn ich das ganz simplifiziert, vereinfacht ausdrücken darf, die Einbeziehung des umweltpolitischen Aspekts als integralen Bestandteil im Kontext der Nichtausgrenzung des sozialen Aspektes, gerade auch im Hinblick auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft, ja, aber auch mit deutlicher Akzentuierung des Umweltgedankens unter kritischer Inanspruchnahme der Haltung von Baum und Borke im deutschen Mischwald. Ja. Oder so. Eine letzte Frage noch. Wie würde denn genau die Deutschlandhymne klingen auf Türkisch? Auf Türkisch, Birlik ve mutluluk için Almanya için çok iyi. Onun için hep birlikte, hep beraber gidelim. Bravo! Finde ich ganz toll. Ja, gerne. Ich krieg auch Arbeitslosengeld und so. Und da bin ich auch froh, wenn ich Deutschland was wieder zurückgeben kann. Prima. Und das Ergebnis hören wir dann im Radio. Merhaba. Hier ist nämlich das verrückte Telefon. Hallo. Uiuiui, Mensch. Da werden die anderen Kollegen mal darüber lachen, oder? Na, hoffentlich. Das verrückte Telefon mit Jürgen Kerbel. Nur bei Radio Lippe. 25 years and my life is still trying to get up that. For a destination, I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Deeper than I can't feel high, and I

wir sagen Danke. Sie haben Lidl zum doppelten Gesamtsieger gewählt. Wir sind Händler des Jahres und Gewinner des Webshop Award. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen mit tollen Angeboten zum Supersamstag. Da gibt es Bertolli Olivenöl, die 500 Milliliter Flasche, 26% billiger für nur 3,29 Euro. Und Tomatenmix mit drei Sorten, Klasse 1, die 300 Gramm Packung zum halben Preis für nur 74 Cent. Nur beim Supersamstag und nur beim doppelten Gesamtsieger. Lidl lohnt sich. Bauhaus bietet eine riesige Auswahl an Holzschutz, Metallic-Schutzlacken, Speziallacken, Innenfarben, Fassadenfarben, Abtönfarben, Fußbodenfarben und Wohnraumfarben. In anderen Worten, Bauhaus ist lebendig. Denn Farbe ist für dich nicht nur bunt, sondern Design. Kein schnöder Anstrich, sondern dein persönlicher Style. Weil Farbe nicht gleich Farbe ist. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Oh, wie ist der schön. Den Opel Corsa gibt's jetzt schon ab 111 Euro. Oh. Ohne Anzahlung. Oh. Mit Top-Ausstattung. Oh. Na, wie klingt das? Oh, wie ist der schön. So viel Oh gab's noch nie. Corsa fahren ab 111 Euro. Top ausgestattet und ohne Anzahlung. Jetzt bei Ihrem teilnehmenden Opel-Partner. Wissen Sie, ein echter Weinkenner wird niemals fragen, hat er 2 oder 3 Medaillen? Er wird fragen, ist es ein badischer oder nicht? Badischer Wein, von der Sonne verwöhnt. Netto Markendiscount präsentiert den Samstagskracher. Nur morgen mit Iglo Schlemmerfilet oder Filigro. Die 245 bis 380 Gramm Packung für unglaubliche 1,65 Euro. Ein schönes und günstiges Wochenende wünscht Ihnen Netto Markendiscount. So, 2 Doppelpunkte, 1 Kingpunkt und 4 Longpunkte. Guten Appetit. Payback. Jetzt auch bei Burger King. Wenn aus plötzlich wird, dann ist das ein guter Grund für eine Beko-Waschmaschine mit Energieeffizienzklasse A dreifach plus 6 Kilogramm Fassungsvermögen und Startzeitvorwahl. Gefunden auf otto.de. Noch ein guter Grund. Otto.de wird 20 und feiert mit Jubiläumspreisen. Die Beko-Waschmaschine. Jetzt nur 299 Euro. Wenn Sie ein Tablet möchten, können Sie sich als Fallschirmtester etwas dazu verdienen. Und? Geht dein Fallschirm? Nein! Oder einfach zu Yellow wechseln und eins bekommen. Auch Yellow Gas. Wahlweise mit iPad Air oder Samsung Galaxy Tab A und 2 Jahren voller Preisgarantie. Yellow. Gelb, gut, günstig. Jetzt wechseln. Auf yellowstrom.de. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche mit Milka-Schokolade. Verschiedene Sorten. Die 300 Gramm Tafel für nur 1,95. Und Ferrero Kinderüberraschung. 4 Stück im Aktionspack für nur 1,79. Und auch am Samstag gibt's Milka-Schokolade. Die 300 Gramm Tafel für nur 1,95. Und Ferrero Kinderüberraschung. 4 Stück für nur 1,79. Also am Framstag erstmal zu Penny. Mama! Mama! Dann frage ich den Papa. An alle Mamas. Das Leben ist zu kurz, um Benzinpreise zu vergleichen. Deshalb gibt es für Shell Club Smart Mitglieder die Preisgarantie. Immer günstig tanken. Ohne Vertragsbindung, ohne Gebühren. Infos unter shellsmart.com/Preisgarantie. Willkommen bei Karstadt. Wo alle, die gern schneidern, stricken oder nähen, einfach alles in einer einzigen Abteilung finden. Was will man mehr? Eine richtig gute Nähmaschine, richtig günstig? Kein Problem. Nähmaschine von Singer. Nur 99,99 Euro. Aber nur bis Dienstag und nur bei Karstadt. Alle Schinken sind gleich? Quatsch. Probieren Sie mal Edler Westfale, den westfälischen Knochenschinken von Klümper. Dann schmecken Sie den Unterschied. Edler Westfale, das ist unvergleichlich nussiger Geschmack. Edler Westfale von Klümper basiert auf einem 200 Jahre alten Familienrezept. Es gibt nichts Besseres. Ja, der Trainer hat mich eingewechselt, um offensiv noch mal was zu bewegen, aber ich habe überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Jeder Ball ist versprungen. Das war gar nichts. Ein Wechsel, der sich wirklich lohnt. Sichern Sie sich bei Volkswagen je nach Modell bis zu 3.000 Euro Wechselprämie beim Kauf eines jungen Gebrauchten im Tausch gegen Ihren alten. Oder entscheiden Sie sich für unsere unschlagbar günstige Finanzierung. Jetzt bei allen teilnehmenden Volkswagen-Partnern. Volkswagen, das Auto. Edler Westfale. Glauben Sie mir, es gibt nichts Besseres. Kulthits und das Beste von heute. Radio Lippe. Der beste Mix. such a lot every day. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every Guten Abend, ich bin Danny Hopper und das sind unsere Themen. Bundeskanzlerin Merkel verteidigt ihren Flüchtlingskurs. 8. Babyleiche in Bayern entdeckt. Und das Wetter, Wolken und Regen um 11 Grad. Es ist 19 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio Lippe Nachrichten. Bundeskanzlerin Merkel geht in der Flüchtlingsdebatte in die Offensive. Man habe die Lage im Griff und sie selbst habe auch nicht die Zügel aus der Hand gegeben, sagte sie im ZDF. Auch Bundesinnenminister de Maizière hat sich noch einmal zu Wort gemeldet. Er habe große Sorgen um den Hass, der sich in der Gesellschaft eingeschlichen habe, und betonte, Flüchtlinge seien nicht krimineller als Deutsche. Thorsten Adolfs hat die Hintergründe. Die Zahl der Flüchtlinge hat in den letzten Monaten zwar stark zugenommen, auf die Kriminalstatistik wirkt sich das aber kaum aus. Das hat eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes bestätigt. Auch Innenminister de Maizière betont, der Großteil der Flüchtlinge begehe keine Straftaten, sondern suche Schutz und Frieden. Flüchtlinge seien im Schnitt genauso wenig oder oft straffällig wie Deutsche. Diese Fakten müsse man den Extremisten im Land entgegenhalten, damit sie nicht mit Gerüchten und Halbwahrheiten Stimmung machen können, sagte er. Laut der Zeitung Die Welt handelt es sich bei den meisten Delikten von Flüchtlingen um Schwarzfahren und Diebstahl. Im oberfränkischen Wallenfels ist am Nachmittag eine 8. Babyleiche gefunden worden. Das hat die Polizei bestätigt. Eine Obduktion soll jetzt Aufschluss bringen, zum Beispiel ob die Kinder schon tot zur Welt kamen. Mit Ergebnissen rechnen die Ermittler aber erst in der nächsten Woche. Gesucht wird währenddessen nach einer 45 Jahre alten Frau. Sie soll bis vor kurzem in dem Haus gelebt haben, in dem die Leichen gefunden wurden. Sie sei möglicherweise die Mutter, heißt es. Mehr will die Polizei aber noch nicht sagen, aus ermittlungstechnischen Gründen. Die USA sind sich so gut wie sicher, dass der Henker der Terrormiliz IS, Jihadi John, tot ist. Das sagte ein Pentagon-Sprecher. Es habe einen gezielten Drohnenangriff auf ihn gegeben. Tina Eck berichtet aus den USA. Jihadi John war so etwas wie das Gesicht des IS, sagte ein Pentagon-Sprecher. Er sei 4 Tage lang gezielt verfolgt worden. Hundertprozentig ist es noch nicht, aber das Pentagon hat den nächtlichen Angriff anhand von Geheimdiensterkenntnissen und Videoaufnahmen ausgewertet. Und es herrscht nun fast Gewissheit, dass der sogenannte Jihadi John erwischt und getötet wurde. Das Fahrzeug des britischen Extremisten sei nahe der IS-Hochburg Raqqa in Syrien voll getroffen worden, hieß es. Der Mann war an mehreren Enthauptungen westlicher Geiseln beteiligt, darunter auch der US-Journalist James Foley. Korrupte Ärzte sollen in Zukunft bestraft werden. Der Bundestag hat über einen entsprechenden Gesetzentwurf beraten. Dennoch klafft hier im Gesundheitswesen eine Rechtslücke. Bekommt ein Arzt Bestechungsgelder von einem Pharmakonzern, damit gezielt dessen Medikamente verschrieben werden, soll das in Zukunft bestraft werden. Justizminister Maas betonte noch einmal, Patienten hätten ein Recht darauf, vom Arzt die beste Behandlung zu bekommen und nicht die, welche dem Mediziner das meiste Geld einbringe. Korruption beeinträchtige den Wettbewerb und sorge dafür, dass medizinische Leistungen teurer würden. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Das Wetter. Jetzt am Abend können zum Teil kräftige Schauer runterkommen bei Werten um 11 Grad. Dazu ist es oft windig. Auch morgen geht es mit vielen Wolken und Regen weiter bei maximal 12 Grad. NRW Verkehr. Das sind die längeren Staus A2 Hannover-Dortmund zwischen Herford-Bad Salzuflen und Bielefeld-Sennestadt 6 Kilometer. A3 Oberhausen-Köln zwischen Kreuz Oberhausen-West und Kreuz Kaiserberg 6 Kilometer. A3 Kölner Ring Frankfurt-Oberhausen zwischen Kreuz Köln-Ost und Köln-Mülheim 4 Kilometer. A40 Dortmund-Duisburg zwischen Gelsenkirchen-Süd und Essen-Frillendorf 3 Kilometer. A43 Wuppertal Recklinghausen zwischen Bochum-Gerte und Riemke 3 Kilometer. Und auch die A45 Gießen-Dortmund zwischen Hagen-Süd und Schwerte-Ärgste 4 Kilometer. Allen unterwegs gute Fahrt. Kulthits und das Beste von heute. Radio Lippe, der beste Mix. Zusammen, hier ist Britta von Lokea. Ich wünsche einen schönen Start ins Wochenende. Und es könnte sein, dass unser Elvis Eifel bald Papa wird. Das wäre die erste Schwangerschaft übers Telefon. Wie sowas möglich ist, gleich hier bei uns. Und jetzt beste Mix für Ihren Start ins Wochenende. Mark Cohen, Walking in Memphis. Lost Frequencies featuring Yannick Devy. Reality. Das ist der beste Mix. Radio Lippe. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. In the the middle of the pouring rain. Für diesen Kuschelsong gab es sogar einen Grammy. Und 4 Jahre später hat ihn dann nochmal Cher gecovert. Und das ist das Original aus den 90ern. Mark Cohen und Walking in Memphis. Schönen guten Abend, hier ist Britta von Lucke. Radio Lippe. So, und ich lese hier gerade, eine neue Studie zeigt, Jugendliche sind besser aufgeklärt als jemals zuvor. Ja, wissen Sie, das Problem sind ja nicht die Teenies, sondern die Alten. Fragen Sie mal bitte unseren Elvis Eifel. Der hat jetzt auch eine Frau glücklich gemacht. Das Elvis Eifel Hörerspecial. Hallo Elvis, hier ist der Nafis. Meine Freundin arbeitet in der Werbeagentur. Die bedrucken mehrere Artikel. Hier zwei Kondome. Mach mal was draus. Aber man muss Sarah sagen, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Sie machen diese Werbeartikel. Das ist korrekt. Ja, da haben Sie mir ein richtiges Ei gelegt mit. Ui, warum das denn? Ich habe so ein Kondom benutzt, was Sie offenbar mal hergestellt haben. Das Problem ist? Ja, dass die Dame schwanger geworden ist, trotz des Kondoms. Welches Logo war denn aufgebracht auf der Verpackung? Ich habe das irgendwann mal beim Football bekommen. Aber das prüfe ich gerne mal gegen. So, jetzt ruft die mich heute an und sagt hier, Volltreffer, schwanger. Okay, also wir sind ja keine Kondomfabrik, wir stellen ja hier keine Kondome her. Steht doch euer Name drauf. Richtig, wir sind der Inverkehrbringer des Produkts, aber wir sind nicht der Hersteller. Ja, Inverkehrbringer ist ein schönes Wort. Das ist ein schönes Wort, das sagen Sie, das stimmt. Ja, Entschuldigung. Das trifft es ziemlich genau. Richtig. Benutzen Sie die Dinger denn selber? Nein, also ich sage, ich kenne die Kondome von Panther gar nicht. Das heißt, Sie wissen, dass die Dinger nicht in Ordnung sind, deswegen benutzen Sie die nicht. Scheiße, jetzt drehen Sie mir die Wörter im Mund um. Ja, so hört sich's gerade an. Ich meine, ich stelle mir jetzt gerade vor, hinten höre ich gerade eine Kollegin kichern, dass Sie da im Büro sitzen und ab und zu mal in so ein paar Dinger mit der Nadel reinpieken und sich freuen, dass irgendeiner demnächst doof aus der Wäsche guckt. Nein, also das machen wir nicht. Also da würden wir uns nur schädigen. Ich weiß nicht, was Sie so einen Spaß daran haben, dass ich jetzt hier in der Bretagne hocke. Darf ich mir Ihre Nummer mal aufschreiben? Entschuldigen Sie bitte, meine Kolleginnen, die haben die ganze Zeit Kondom. Und da fällt es natürlich schwer, ernst zu bleiben. Entschuldigung, ich schreibe mir mal gerne Ihre Nummer auf. Ich bin fassungslos. Das Ihr Name ist, bitte. So, mein Name ist Elvis Eifel. Dankeschön. Wusstet ihr das? Ihr seid so Schweine. Die beste Comedy, der meiste Spaß. Das Elvis Eifel Hörerspecial. Schicken Sie Elvis Ihren Vorschlag über unsere Homepage. Radiolippe.de. Jetzt das Beste von heute. Radio Lippe, der beste Mix. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor. Nothing on me. And I can't take it no more. It's 100 degrees. I got 1 foot out the door. Where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab. I tip the driver ahead of time. Get me the fast. I got your body on my mind. I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high. So high. Der hier ist auch ein heißer Feger. Für den haben wir diese Woche auch schon Star-Tickets verschenkt. Und zwar in Paris und Dublin. Radio Lippe. Unser Eurowings Star-Ticket. Wir fliegen Sie zu Top-Konzerten auf der ganzen Welt. Das gerade war Jason Derulo und Born to Want Me. Da ist das Boarding leider schon komplett. Aber wir haben hier noch mehr Stars auf der Liste. Da geht zum Beispiel... Oh, nach Manchester, das ist nicht schlecht. Paris habe ich hier, Wien, Zürich, Warschau. Also das klingt nicht schlecht. Zu wem sie nächste Woche fliegen können, das klären wir gleich hier gegen 20 vor 8. Radio Lippe. You'll be

tell me, take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies named his whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last night. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. I'm the world's greatest, And I'm that little bit of hope. When my back's against the ropes, I can feel it. I'm the world's greatest. Giant, I am an eagle, oh, I am a lion, down in the jungle, I am a marching band, I am the people, oh, I am a helping hand, I am a hero, if anybody asks you who I am, just stand up tall, look them in the face and say, that star up in the sky, from that mountain peak up high, hey, I made it, I'm the world's greatest, and I'm that little bit of hope, when my back's against the ropes, I can feel it, I'm the world's greatest, in the ring of life, I'll rain love, I will rain. Jetzt das Beste von heute. Von heute. Im besten Mix. Radio Lippe. in den 90ern war dieser Song schon mal in den Charts. Und das hier ist er mit dem Sound aus dem Jahr 2015. Das Beste von heute. Sam Fall featuring Kimberly Ann, Show Me Love. Freitagabend, wir starten ins Wochenende. Radio Lippe. Unser Eurowings Star-Ticket. Wir fliegen Sie zu Top-Konzerten auf der ganzen Welt. Mann, oh Mann, was war das für eine verrückte, abgefahrene Woche, oder? Diese Woche haben wir Tickets für U2 oder Jason Derulo verschenkt. Und dieser Wahnsinn, der geht natürlich weiter. Toni Kaufmann, heute gab's Tickets für Herbert Grönemeyer, ne? Absolut korrekt. Und nicht nur unsere Gewinner freuen sich, auch Herbert Grönemeyer freut sich auf unsere Gewinner, oder? Ja, das ist, also ich bin entzückt, kann ich ja noch sagen. Also ihr schickt mir ja drei ganz reizende Damen offenbar. Sabrina, Christine, Patricia, ich freue mich auf euch. Ja, Sie hören es also. Herbert ist vorbereitet und Sie sind es hoffentlich auch. Denn am Montag geht es hier beim Star-Ticket schon wieder weiter. Genau, ich merke schon, die sind echt gut drauf. Sag mal, wo geht's genau dahin? Am Montag geht es unter anderem zur 90er-Jahre-Band Faithless nach Manchester. Die feiern in diesem Jahr auch ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Außerdem gibt es Tickets für die Simple Minds in Mailand. Und außerdem auch eine sehr, sehr coole Sache. Wir haben ein Star-Ticket nach London für Sie. Da geht es zur einzigartigen Michael Jackson-Show Thriller Live Riesending. Ah, cool. Angefangen bei den Jackson 5 über den Moonwalk bis hin zu den ganz großen Hits feiern sie also in London Thriller Live, die große Michael Jackson Show. Einfach jetzt noch ihr Starticket auf unserer Homepage ausfüllen und dann am Radio bleiben, denn wenn ich sie zum Boarding aufrufe, also ihren Namen hier im Programm nenne, dann müssen sie sich bei uns melden, dann können sie einchecken. Tja, also das klingt doch cool. Ich sag Dankeschön, Toni, drücke Ihnen natürlich die Daumen und diese Band hier haben wir auch im Angebot beim Starticket. Das sind Revolverheld. Ich lass für dich das Licht an. Radio Lippe. Wenn wir nachts nach Hause gehen, die Lippen blau vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen. Der Himmel wird schon morgen rot, doch du willst noch nicht schlafen. Ich hole uns die alten Räder und wir fahren zum Hafen. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich würde meine Lieblingsplatte sofort für dich verbrennen. Und wenn es für dich wichtig ist, bis nach Barcelona trampen. Die Morgenluft ist viel zu kalt und ich werde langsam heiser. Ich seh nur dich im Tunnelblick und die Stadt wird langsam leiser. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Lippen blau vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen. Radio Lippe. From God, I can't breathe when you're gone. Yes, I'm deeply in love. Every single day of my life, my body sacrificed. Night, day, day, night. Today's the day. Today. I know you're feeling beside. I'ma make you glad. 'Cause today's the day. I'ma lay you down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm a part of the jungle. Let's go. Connected, though you one of a kind. See, we try to reach out, get the world to see. Though we all feel different, you are just like today's me. Today. I know you're feeling beside. I'ma make you glad. 'Cause today's the day. I'ma lay you down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar in my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm all of the jungle. Let's go. I can't wait. Discount. Präsentiert den Samstagskracher. Nur morgen mit Coca-Cola. 1,25 Liter für sensationelle 75 Cent. Zuzüglich Pfand. Ein schönes und günstiges Wochenende wünscht Ihnen Netto Markendiscount. Wie weit ist es noch? Ich weiß nicht. Lange halten wir das nicht mehr durch. Hätte ich den Steinschlag doch nur direkt reparieren lassen. Eine kaputte Frontscheibe kann anstrengend sein. Deshalb reparieren wir vom Volkswagen Service Ihren Steinschlag mit modernsten Methoden. Für die meisten Kaskoversicherten sogar kostenlos. So schützen Sie Ihre Scheibe frühzeitig vor gefährlichen Rissen und Folgeschäden. Kommen Sie einfach in eine der mehr als 2000 Volkswagen-Partnerwerkstätten in Deutschland und lassen Sie sich von unseren Auto- und Glasspezialisten beraten. Volkswagen. Das Auto. Willkommen bei Karstadt. Wo alle, die gern schneidern, stricken oder nähen, einfach alles in einer einzigen Abteilung finden. Was will man mehr? Eine richtig gute Nähmaschine, richtig günstig? Kein Problem. Nähmaschine von Singer. Nur 99,99 Euro. Aber nur bis Dienstag und nur bei Karstadt. Wie lange braucht man, um dich von einem Peugeot zu überzeugen? Gib uns 5 Sekunden. Bis zu 5.000 Euro Eintauschprämie. 5 Jahre Qualitätsplus. In 5 Sekunden zum Wunschmodell in deiner Nähe. Jetzt auf Peugeot.de. Überzeug dich selbst. Peugeot. Impress yourself. Die Magie von Michael Jackson lebt weiter. Erleben Sie mit uns die Hits vom King of Pop. Thriller Live. Die gefeierte Originalshow vom Londoner West End. Im Winter. Unterwegs in NRW, Köln, Oberhausen, Essen, Münster, Bielefeld und Düsseldorf. Thriller Live. Präsentiert von uns, den NRW-Lokalradios. Der aktuelle Single-Trend für die nächsten Tage. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Kultet und das Beste von heute. Radio Lippe. Der beste Mix. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich. Ich starb in deinen Armen, Bochum 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben. Ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land. Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werd ich berühmt sein? So wie Rio, mein König für die Ewigkeit. Ich war am Ende der Straße angelangt, war ein Verlierer, Baby. Doch dann hielt ich ein Cover in der Hand, darauf ein Mönch, der in Flammen stand. Kurt Cobain sagte mir, ich soll kommen, wie ich bin. Und Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für'n Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben.